Das Warenhaus lebt. Ohne Karstadt keine Innenstadt. Trotzig und verzweifelt muten die griffigen Sätze auf den Plakaten an. Die haben die Mitarbeiter der Essener Karstadt-Filiale an die Schaufenster geklebt. Um kurz nach 13 Uhr haben sie erfahren, dass der Mutterkonzern Arcandor Insolvenz angemeldet hat. Mit betretenen Gesichtern halten sie weiter Mahnwache vor ihrem Kaufhaus. Ja, man hat Bauchschmerzen, man hat weiche Knie, aber man versucht halt, seinem Mann zu stehen. Insolvenz ist immer ganz, ganz schwierig, aber es gab ja auch schon genügend Firmen, die Insolvenz hatten und das sich trotzdem zu Positiven gewendet hat. Es muss ja nicht dann das Ende bedeuten. Wir kämpfen weiter, bis zum Schluss. Auch Konzernsprecher Gerd Koslowski war sichtlich mitgenommen, als er in knappen Worten die Entscheidung des Vorstands mitteilte. Der hatte die ganze Nacht über verhandelt, um die Insolvenz in letzter Minute noch abzuwenden. Vergeblich. Dieser Insolvenzantrag war erforderlich geworden, nachdem die Anträge der Arcandor AG auf Staatsbürgschaft und Rettungsbeihilfe abgelehnt wurden und die vom interministeriellen Ausschuss geforderten Nachbesserungen zu dem Antrag nicht erreichbar waren, trotz zahlreicher Anstrengungen und Bemühungen bis tief in diese Nacht. Die Bundesregierung hatte die beantragte Rettungsbeihilfe über 437 Millionen Euro abgelehnt. Und auch die Hauptaktionäre, die Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz und das Bankhaus Saal Oppenheim, waren nicht bereit gewesen, ihr finanzielles Engagement zu erhöhen. Ein Sprecher des Kölner Finanzinstituts bedauerte die Insolvenz. Man sei bis an die Grenzen des Machbaren gegangen und habe voll hinter dem Konzept des Vorstands gestanden. Doch der sah keine Finanzierungsperspektive mehr. Schließlich läuft am kommenden Freitag die Kreditlinie von 650 Millionen Euro aus. Die Gehälter der 43.000 Arcandor-Mitarbeiter in Deutschland sind zunächst bis August gesichert. Über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit. Arcandor-Chef Karl-Gerhard Eick bemühte sich, trotz der schlechten Nachricht für die Beschäftigten Zuversicht zu vermitteln. Für die Mitarbeiter bedeutet es zunächst mal keinen Arbeitsplatzverlust. Wir werden natürlich dafür kämpfen. Selbstverständlich dafür kämpfen, das ist unsere Aufgabe. So viel Arbeitsplätze als nur möglich im Arcandor-Konzern zu erhalten. Ausdrücklich ausgenommen von der Insolvenz bleibt die profitable Reisesparte Thomas Cook, an der Arcandor 52% hält und für die sich wahrscheinlich ohne Schwierigkeiten ein Käufer finden würde. Geht es jedoch nach dem Willen des Vorstands und des neuen Generalbevollmächtigten Horst Piepenburg, so soll der Konzern nicht filetiert, sondern als Ganzes erhalten bleiben. Gestern war das Unternehmen schwach, weil es auf eine Fälligkeit von Bankverbindlichkeiten auf den 12. Juni zugetrieben wurde. Heute sind wir stärker, weil die Fälligkeit am 12.06. ist für die weitere Sanierung nach dem Insolvenzantrag ohne Bedeutung. Das heißt, die Möglichkeiten, den Konzern zusammenzuhalten, haben sich dadurch verbessert. Zum Insolvenzverwalter ernannte das Amtsgericht Essen den Kölner Anwalt Klaus Hubert Görg, der bereits den insolventen Medienriesen von Leo Kirch und den Holzmann-Konzern betreut hat. Er wird dann auch Ansprechpartner für den Konkurrenten Metro sein. Der hat trotz der Insolvenz sein Interesse an der Fusion der Kaufhofhäuser mit Karstadt noch einmal bekundet. Dessen Übernahmeangebot für rund 60 Karstadt-Warenhäuser hatte Arcandor-Vorstand Karl-Gerhard Eick bisher als zu niedrig abgelehnt.